Kopfzeilen-Podcast Nummer 6. Ich bin André, auf der anderen Seite ist Thomas. Hallo. Und hallo Thomas. Und gleich die erste Frage. Thomas, was hast du eigentlich zuletzt so an Konkurrenz-Podcasts gehört? Ach, die fiese Konkurrenz. Ich habe mich sehr gefreut, und da muss ich ja nochmal also alle darauf hinweisen, weil gerade im Vorgespräch ist durchgekommen, dass dir es gar nicht aufgefallen ist. Aber der Podcast-Papst in Deutschland, der Herr Tim Pritlove, hat sich dazu entschieden, wieder regelmäßig CRE-Inhalte zu bringen, was mich sehr gefreut hat. Also quasi 2 bis 3 Stunden absolutes Nerd-Gerede über ein Thema und one Thema only. Und da sind bisher sogar schon 2 Folgen rausgekommen, eine am 20. und eine am 10. 20. Oktober, eine am 10. November, was ja für CRE quasi eine, keine Ahnung. Das Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag. Vorher kam irgendwie ein halbes Jahr nichts und dann auf einmal kamen wieder 2 neue Folgen. Einmal über neuronale Netze und einmal der Klassiker über das Linux-System. Ich habe beide noch nicht geschafft, komplett zu hören. Aber muss einfach mal gesagt werden, ich finde das klasse, wenn er wieder regelmäßig Inhalte bringt, weil das ist also einfach, wie in-depth er da über Themen spricht, immer wieder gut. Freue ich mich richtig, wenn wieder regelmäßig Content von ihm kommt. Es ist mir komplett an mir vorbeigegangen, weil ich den Feed nicht mehr abonniert habe. Hast du schon aufgegeben? Nein, es gibt durchaus Feeds, die ich aus nostalgischen Gründen einfach nicht deabonniere. Zum Beispiel den alten Plauschangriff-Feed von Game One habe ich immer noch drin, auch wenn das mittlerweile ja obsolet geworden ist, da sie den ja neu aufgelegt haben. Den habe ich aber auch immer noch drin. Ja, und CRE hatte ich aber irgendwann rausgeschmissen, weil als die Folgen dann wesentlich unregelmäßiger kamen, war es dann auch so, dass die dann kamen, mich nicht wirklich interessiert hatten. Und deswegen habe ich dann gesagt, als ich meine Feeds mal aufgeräumt habe, ja, es war schön, CRE, aber jetzt nicht mehr. Ja, vielleicht solltest du nochmal wieder reinhören. Ja, dem gebe ich auf jeden Fall nochmal eine neue Chance. Also ich meine, viel verändert hat sich nicht, ne? Es ist immer noch CRE, so wie man es kennt, aber darum mag ich noch so gerne. Insofern, Leute, guckt neuen Feedreader oder reaktiviert das Abo. herrlich. Was hast du das letzte Mal gehört, André? Ich habe gehört, unter anderem auf meiner Pendelstrecke zur Arbeit und zurück, eine Folge des Nerdist Podcasts, nämlich zu Gast war Daniel Craig oder Craig oder Craig, wie der Franzose sagen würde, der aktuelle James Bond Darsteller. Um ein bisschen über Spectre zu sprechen, oder eigentlich haben sie gar nicht so viel über Spectre gesprochen, das finde ich ja immer das Angenehme an dem Nerdist-Podcast, dass zwar Leute da hinkommen im Rahmen ihrer Promotour, weil sie einen neuen Film haben, ein neues Buch geschrieben haben, ein neues Album am Start haben oder sonst was, aber das Gespräch dann einfach ein Gespräch ist, was nicht irgendwie durch ein Vorinterview in gewisse Bahnen geleitet wird oder nur auf Promo und Werbung aus ist, sondern das, was ihnen gerade in den Kopf kommt, wird dann drüber gesprochen. Und man merkt halt auch, dass der Chris Hardwick, der Moderator mit seinen beiden Co-Moderatoren da, dass die einfach selber Fans sind und interessiert sind und das nicht nur machen, der Öffentlichkeitswirkung wegen, sozusagen. Und das fand ich ganz cool, weil man hat dem Herrn Craig auch angemerkt, dass er da auch sehr aufgetaut ist im Rahmen des Gesprächs. Die sind dann meistens so eine Stunde lang und am Anfang merkt man immer so, die sind halt gewohnt, nur Fragen gestellt zu bekommen und nicht eine Unterhaltung zu führen. Und wenn sie dann merken, oh Moment, wir sind hier alle auf einer Ebene und dann tauen die auf und dann werden das immer sehr lustige Gespräche, finde ich. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Craig sich einfach mal gefreut hat, nach dieser ganzen James Bond Marketing Promo-Maschinerie, durch die er jetzt die letzten Monate geschleift wurde, mal nicht über James Bond zu sprechen. Das stimmt, ja. Das glaube ich allerdings auch. Also James Bond war natürlich schon Thema, weil gerade einer der Co-Hosts unfassbarer James Bond Fan ist und auch einen eigenen Podcast mit dem Namen James Bonding hat, wo sie einen Film nach dem anderen schauen und das dann halt besprechen. Und nach 25 Folgen ist Schluss? Ja, so wie es jetzt aussieht, 24. Und darüber haben sie natürlich auch gesprochen, auch so, was sie halt von den alten Bonds halten und wer ihr Bond war. Und aber so direkt auf Spectre eingegangen sind sie in dem Sinne nicht so. Und das war ganz angenehm. Ich muss ja jetzt mal. Es ist Zeit für eine Schattenwand, denn ich war letztes Wochenende im Kino und habe Spectre geguckt. Und es war tatsächlich mein allererster James Bond. Also nicht mich nur im Kino, sondern es war tatsächlich der erste James Bond, den ich jemals bewusst gesehen habe. Ich würde jetzt einfach mal Goldfinger nicht mit reinzählen, weil ich den irgendwann mit 10 oder 11 im Fernsehen gesehen habe und mich quasi überhaupt nicht mehr daran erinnern kann. Ja, und ich muss schon sagen, ich glaube, du hast nach dem Film, ich glaube am nächsten Morgen in deinem iMessage schon ungefähr durchklingen hören können, dass ich den ziemlich scheiße fand. Also ja, es war relativ eindeutig. Ich war da mit zwei Freunden, einer so ein richtiger James Bond Fan und der andere so, mal gucken, was da passiert. Und meine Güte, ich war dann doch ein bisschen geschockt, was für ein eingerostetes, klischeebehaftetes, nicht lustiges und nicht spannendes Ding dieser Film am Ende war. Und ich muss wirklich sagen, ich kann, auch wenn ich mich damit jetzt wahrscheinlich unbeliebt mache, ich kann das nicht nachvollziehen, was an James Bond so toll sein soll. Ich habe vielleicht auch nicht den besten Film dafür gesehen, weil jetzt Spectre natürlich der vierte Teil dieser Craig-Kiste war und ich jetzt die vorigen Teile überhaupt nicht gesehen habe und auch nicht so richtig nachvollziehen könnte, was für Fäden da jetzt zusammenlaufen. Aber das, was ich gesehen habe, holla die Waldfee. Ich brauche so schnell keinen James Bond mehr, muss ich sagen. Ja, da wurdest du jetzt natürlich ordentlich verbrannt mit Spectre. Das glaube ich gerne. Ich habe auch versucht zu überlegen, was James Bond jetzt ausmacht. Und es ist mit dem modernen Blick, gerade nach den Jason Bourne-Filmen, wird es immer schwieriger, da eine Begründung für, also einen Grund für zu finden, warum das jetzt noch was Einzigartiges ist. Also früher war das einfach die europäische Perspektive auf Actionkino. Das ist ja seit jeher eine britische Produktion von MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, die auch ein britisches Studio sind. Und das ist, also diese, was dort an Summen investiert wird in dieses Franchise, das ist unfassbar im Vergleich jetzt zu Hollywood, aus einer europäischen Perspektive gesehen. Also der aktuelle Bond hat 350 Millionen Euro gekostet. Ich glaube, es waren Euro. Oder waren es Dollar? Auf jeden Fall viel. Oder Pfund. Nee, Pfund waren es, glaube ich, nicht. Aber ich kann ja vielleicht auch noch, bevor ich jetzt mich hier hinstelle und einfach nur sage, Bond ist scheiße, ich kann es auch, würde es auch gerne gleich noch mal ein bisschen unterfüttern mit inhaltlichen Argumenten. Also, aber du wolltest gerade noch was sagen? Das meinte ich nur. Also es war halt die europäische Perspektive und es war groß, es war ebenbürtig mit Hollywood-Filmen, mit Sean Connery, halt eine gleich echt große Nummer am Anfang, die so ein bisschen auch die englische Working Class sozusagen abgeholt hat. Das war ja das, was er verkörpert hat und was Daniel Craig jetzt auch wieder etwa so zurückgeholt hat. Also er ist nicht dieser Gentleman-Bond, wie man das von Pierce Brosnan zum Beispiel kennt, sondern er ist mehr so der Haut drauf, der einfachere Typ. Und das hat den Bond einfach ausgemacht. Und dann natürlich diese ganzen abgedrehten Gadgets und so weiter, die unter Pierce Brosnan natürlich noch absurder wurden mit einem unsichtbaren Auto und allem. Also ich bitte dich. Aber ja, das diese Mischung, das war Bond. Aber da an dieser Mixtur hat sich halt seit sehr vielen Jahren nichts mehr geändert. Und das merkt man jetzt sehr deutlich. Ich fand's auf jeden Fall. Ich habe mich nach dem Film auch nochmal mit meinen Freunden unterhalten und der eine ist halt ein James Bond Fan wirklich. Der hat, ich weiß nicht, ob er alle gesehen hat, aber einen großen Teil davon. Was ich ganz interessant fand, was er noch gesagt hat, ist, dass James Bond damals, als es gestartet ist in den 50er Jahren, eben auch so ein Ding war. James Bond reist ja von exotischem Ort zu exotischem Ort und ist dann in irgendwie in der Antarktis oder am wunderschönen Strand und hier und da. Und das war wohl auch so eine Möglichkeit, um den Leuten quasi, dass die Leute ins Kino gehen und da die Welt sehen. Genau, quasi. Genau. Also Reisebüro Bond sozusagen. Ja. Jetzt muss ich aber sagen, um jetzt nochmal wieder den Bogen zur Spectre zu schlagen und nochmal inhaltlich so ein bisschen zu unterfüttern, warum mir der denn nicht gefallen hat. Für mich, das ist ja auch wieder in Spectre passiert, ne? Also Bond reist von Ort zu Ort. Es geht ja los mit Mexico City und diesen Bildern von, was ist das? Wie heißt das? Der Muerte? Irgendwie so ein Todesfest ist das ja, ne? Ja, ja, das ist Tag der Toten. Ja, genau. Tag der Toten ist es. Und das ist ja auch optisch toll umgesetzt und so weiter und so fort. Aber dann zieht sich das durch den ganzen Film, dass es eigentlich nur eine große Schnitzeljagd ist. Bond reist von Ort zu Ort, da passiert irgendwas und er reist zum nächsten Ort. Und da passiert irgendwas und er reist zum nächsten Ort. Das wirkte auf mich teilweise komplett zusammenhangslos und einfach so aneinander gepatcht, damit man halt Bond irgendwie von A nach B schicken kann zur nächsten Actionsequenz. Und dann war das Ganze noch unterfüttert von unglaublich abgedroschenen Witzen, die einfach nicht lustig waren. Also, meine Güte, das ist... Ja, ich will jetzt gar nicht anfangen, irgendwelche Witze zu rezitieren, weil dann wird's noch unlustiger an der ganzen Nummer. In Kombination einfach mit schamlosem Product Placement. Also, das, ich fand das absolut beeindruckend. Du sitzt im Kino und erstmal die 45 Minuten Werbung und Trailer vorneweg. Dann kommt deine Werbung für die Omega-Uhr, die Bond im Film trägt. Und da ist ja so eine Werbeszene und da steht er da mit Q. Ist das Q der Typ, der mit den Gadgets versorgt? Genau, der Quartiermeister. So, Q. Steht er da mit Q und fragt, kriegt er diese tolle Uhr und legt die sich um und fragt, kann die noch irgendwas anderes als die Zeit anzeigen? Oder sowas in die Richtung geht die Frage und dann meint er Q, nee, die kann nur das oder so. Und das spielt auf diese Einfachheit und diese tolle Bauart, diese Uhr an und was auch immer. Aber das war halt eine Werbung. Und dann guckt man sich den Film an. Und dann realisiert man, dieser Werbespruch, dieser Werbeslogan ist 1:1 so in den Film übernommen worden. Und, ja. Und wenn du denn da sitzt und fragst, wer hat eigentlich da die Hoheit über das Drehbuch? Ist es Omega-Uhren oder ist es, wer auch immer das Drehbuch vom Bond geschrieben hat, ne? Also das war schon, und dann, gut, Aston Martin, ja, muss wohl sein. Dann haben sie selbst geschafft, eine blöde Verfolgungsjagd, ein Fiat 500 einzubauen und das noch mit einem billigen Witz verpackt. Spoiler übrigens. Obwohl, ich würde sagen, der Fiat 500 ist kein großer Spoiler, aber nichtsdestotrotz, ich werde später noch expliziter. Also, setzt euch Stöpsel in die Ohren, falls ihr das nicht hören wollt. Nehmt die Kopfhörer einfach raus, anstatt irgendwie noch was parallel dazu reinzuquetschen. Das ist mein Tipp. Und dann bin ich in diesen Film gegangen und mir wurde kommuniziert aus der Presse, oder ich hatte es irgendwie verstanden, es hieß immer so, ja, mit den Craig-Filmen ist Bond modern geworden. Man hätte sich an den Bourne-Filmen orientiert und das heißt ein moderner Actionfilm. Und dann sitzt du da dran und es wird nur ein Klischee nach dem anderen runtergerattert bis zum geht nicht mehr. Ich dachte teilweise, ich sitze in einer Parodie vom Bond. Also all diese Klischees, die man aus der Popkultur kennt, wo ich dachte, die wären immer komplett überzeichnet und das wäre eine Parodie auf Bond, kam dann im Film genauso vor. Und ich habe mir gedacht, meinen die das jetzt wirklich ernst? Soll das jetzt wirklich so sein? Und das war einfach, und dann in Kombination mit Action-Szenen, die irgendwie alle nicht so wirklich Sinn gemacht haben und einer Geschichte mit Charakteren, die einfach widersprüchlich geschrieben waren und mich dann auch überhaupt nicht abgeholt haben, ja, habe ich mich dann tatsächlich ab einem gewissen Punkt im Kino gelangweilt. So ähnlich ging es mir auch. Also es war einfach, der Film hat, wenn man sich nur die Besetzungsliste anschaut, ein unglaubliches Potenzial. Daniel Craig hat gezeigt, dass er ein ziemlich guter, solider Darsteller ist. Dann hast du Christoph Waltz, der dank Tarantino seine Schauspielrenaissance Phönix aus der Asche mäßig seit Jahren jetzt erlebt, seit er in Inglourious Basterds war. Dann eine Monica Bellucci, die eine zugegeben wunderschöne Frau ist, auch schon sich ihre Sporen im italienischen Film verdient hat, nicht zu Unrecht. Und eine Lea Seydoux als Bond-Girl, was auch schon wieder so ein total aus der Zeit gefallener Begriff ist. Ich wollte es gerade sagen. Und ein Ralph Fiennes, oder wie auch immer man ihn dann ausspricht, mit dem habe ich immer so meine Probleme mit dem Namen, als M. Das sieht alles super gut aus. Ja? Denkt man sich, das muss doch was werden. Das ist doch ein Feuerwerk an Schauspieltalent. Ja? Und dann hast du Monica Bellucci, die quasi nur im Film ist, um für 20 Sekunden im Korsett in Unterwäsche gezeigt zu werden. Ja, komplett verbrannt irgendwie, genauso wie Christoph Waltz. Genau, die wird einfach fallen gelassen. Genau, Christoph Waltz kommt im Prinzip nicht vor. Bis auf, dass er zweimal irgendwie an einem Schreibtisch sitzt. Und am Ende halt. Aber ja, also es wird einem schon suggeriert, dass er der Typ ist, der aus dem Schatten heraus alle Fäden in der Hand hat. Und es wird ja auch ganz knallhart etabliert, was er für eine Bedrohung darstellt in einer Szene. Aber davon spüre ich als Zuschauer in dem ganzen Film nichts mehr. Gar nichts. Stattdessen wird mir ein Dave Bautista vor die Augen gesetzt, der bekannt ist aus Guardians of the Galaxy. Da hat er nämlich den einen Menschen, dessen Namen ich vergessen habe, gespielt. Der große Rote. Der Riese, ja. Der große Rote. und das ist einfach ein fetter Muskelberg, der Bond aufs Maul haut, aber das ist so nichts Neues. Und dann natürlich, was wirklich eines meiner größten Probleme mit dem Film ist, also ich verstehe, was du sagst, deine Kritikpunkte. Ich habe halt den Vorteil, dass ich viel von diesen Bond-Referenzen und so weiter noch mitnehmen kann und auch eine andere Beziehung zu dem Charakter einfach habe. Da habe ich vieles noch durchgehen lassen, auch wenn es echt sehr viel platter Kram war, dumme Sprüche und so weiter. Aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber mein wirklich größtes Problem war, dass dieses Drehbuch mir suggerieren will, dass die Regierung, der Geheimdienst vor allen Dingen, alles dafür tut, die globale Überwachung zu unterbinden. Und dass die ja eigentlich die Guten sind. Und das kann man doch einfach nicht bringen, nach Edward Snowden wirklich dieses Drehbuch zu schreiben. Es geht einfach nicht. Auch ohne Edward Snowden hätte man dieses Drehbuch aber nicht bringen. Also auch aus ganz anderen Gründen. Ja, klar, aber dieses Hauptthema, das ist das Hauptthema des Bond-Films, also die Hauptbedrohung, die man da aufbauen möchte, die aber so total, ne, also du spürst die Bedrohung nicht, du kriegst irgendwie den aktuellen Bezug hin, aber in dem Film wird mir auch irgendwie nicht erklärt, warum das jetzt besonders scheiße ist. Und dann ist die Regierung auch plötzlich noch, also, boah, Alter. Ja, es geht mal wieder ums Retten der Menschheit, aber wenn einem die Menschheit dann irgendwie egal ist, dann hast du halt ein Problem, ne? Ja, genau. Aber es ist auch, du hast es auch schon angesprochen, auch so Begriffe wie Bond Girl und wie heißt die Schauspielerin nochmal? Lea Seydoux, also auch gerade wie ihr Charakter geschrieben war. Also ich habe da im Kino die Arme in die Luft gerissen, weil ich es nicht glauben konnte. Weil am Anfang wird sie so tough und stark und independent dargestellt, ne? Und da liegt sie da auf dem Bett und Bond will ran, aber sie lässt ihn nicht, ne? Und dachte ich so, ja, gut für dich so, ne? Und dann sind sie im Zug und dann geht da die große Schießerei los und oh, knapp überlegt. Ja, jetzt können wir ja noch mal ein bisschen ran. Ja, ne? dann ist sie plötzlich wieder hier die Damsel in Distress. Genau, und da hat mich der Film irgendwie komplett verloren. Also, obwohl ich auch sagen muss, da hat mich schon fast bei Monica Bellucci verloren, weil es auch so random eingestreut war und dann dachte ich, dann würde Bond so seine Spy-Techniken einsetzen, um Informationen aus ihr rauszubekommen und wenn er dann die Informationen hat, dann lässt er sie fallen wie eine heiße Kartoffel, so nach dem Motto, aber nein, Bond kriegt sie natürlich noch. Ne? Und natürlich muss er die dann noch einmal. Und ich fand das eine absolute Frechheit. Und dann lässt er sie zum Sterben zurück übrigens. Ja, genau. Man weiß nicht, was passiert, aber vermutlich stirbt sie. Aber ich habe da auch ein Interview gehört, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube mit Sam Mendes, also der jetzt die letzten beiden Bonds gemacht hat. Oder drei sogar. Also Skyfall mindestens und halt jetzt Spectre. Und der hat gemeint, dass sie da auch bei der Besetzung schon genau drauf achten würden, dass sie einfach nicht irgendwie willenlose Frauen Bond vor die Nase setzen, sondern jemanden, der auf einem Level mit Bond ist, der ihm Kontra geben kann. Und ich dachte mir so, aha, von welchem Film redet er jetzt? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, diese eine Szene kriegt Bond Kontra, aber nur, um es 20 Minuten später wieder alles zunichte zu machen. Genau. Also, und da kann man sich schon auf die Schulter klopfen. Ja, genau. Und das macht es doppelt so traurig, dass, naja, wir spoilern ja schon die ganze Zeit, also von daher selber schuld, wenn er weiterhört. In Skyfall stirbt ja M. Also M, die Geheimdienst, also oder die Chefin des Doppel-Null-Programms, die ja schon seit Brosnan-Zeiten von Judi Dench gespielt wird. Und die ist in Skyfall gestorben. Und damit ist die einzige starke Frau im Bond-Universum flöten gegangen. Was jetzt natürlich so ein bisschen versucht wird auszugleichen mit der Moneypenny-Geschichte. Wobei das auch wieder so ein flirty Ding ist, wovon ich noch nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Gut, dazu habe ich jetzt gar keine Meinung, weil ich gar nicht wusste, dass Moneypenny in diesem Film anders dargestellt wird als vorher. Ja, also historisch gesehen ist Moneypenny immer die Vorzimmerdame von M gewesen, die Sekretärin, die Bond schamlos ausgeliefert war. Also er hat immer mit ihr geflirtet und sie um den Finger gewickelt und im Prinzip ausgenutzt von vorne bis hinten. Und jetzt ändert sich so ein bisschen die Perspektive. Also Moneypenny ist jetzt diejenige, die Zügel in der Hand hat. Und Bond ist mehr so ein bisschen der Ausgelieferte. Also das ist noch nicht so extrem, dieser Gegensatz, wie er früher in den Filmen war. Aber da führt es jetzt so ein bisschen hin. Ich bin mal gespannt, was sie daraus noch machen. Wobei ich ja nicht so viel Vertrauen habe, gerade nach Spectre. Ja, also ich kann das auch total nachvollziehen, dass wenn man sagt so, ja, ich kenne die Bond-Filme, mein Herz hängt an den Bond-Filmen und dann kann ich das auch verzeihen, wenn hier und da diese Klischees ausgepackt werden und das ist ja auch Fanservice, das wollen die Fans dann ja irgendwie auch sehen, ne? Und das kann ich auch total nachvollziehen. Also wenn ich mir irgendwie das 50 Jahre Doctor Who Special angucke, dann ist das auch reiner Fanservice und ich sitze da trotzdem vor und freue mich wie ein kleines Kind. Aber diesen Bonus kann ich diesem Film einfach nicht geben, weil ja ich da eben keine Vorerfahrung mit habe und diese Filme nie so lieben gelernt habe. Und wenn man das dann wirklich so objektiv betrachtet, ohne eben diese Nostalgie und die rosarote Brille, dann bleibt da einfach mit diesem Film nicht viel übrig. Nee, das stimmt wohl. Und dann war es für mich noch eine reine, also wir sind ja jetzt schön. Um es nochmal zu sagen, wir sind ja schön am Spoilern hier. Dann hast du halt noch irgendwelche Action-Szenen drin, die in sich irgendwie wenig Sinn machen, die irgendwie einfach nur so over the top sind und ja, mich teilweise komplett verwirrt zurückgelassen haben. Also wenn man sich jetzt die Szene mit Christopher Waltz, dessen Namen ich im Film schon gar nicht mehr weiß, irgendwas mit B, glaube ich. Blofeld, dann sitzt er da und foltert Bond und bohrt ihm in sein Gehirn rein. Dann von jetzt auf gleich, wenn Blofeld fertig ist, seine Lebensgeschichte auszubreiten und das quasi so storymäßig abgeschlossen ist, dann kann Bond ja wieder anfangen, hier alles in Stücke zu hauen, befreit sich von diesem Stuhl, macht einfach die Tür hinter sich auf, ne, also und geht nach draußen, nachdem er Blofeld diese explodierende Uhr unter den Arsch geschoben hat. Dann geht er ein bisschen über freie Fläche, schießt die ganzen Leute von ihm ab, steht am Helikopter und diese ganze Basis fliegt in einer Mörderexplosion in die Luft. Und ja, es ist Eye Candy und sieht alles schön aus, aber was mir dann kommuniziert wurde in diesem Film ist, Blofeld ist tot. Der ist zweimal tot, der ist dreimal tot, den hat's komplett gerissen. Also wenn ihn die Uhr nicht umgebracht hat, dann war es diese riesige Explosion. Und das war für mich kompletter Fakt dann in diesem Punkt. Und 5 Minuten später steht Bond in London vor Blofeld und der hat nur einen Kratzer über dem Auge und ich sitze an meinem Kinosessel und fange an, mir wilde Theorien auszumalen. Ist das erst ein Klon? Ist das ein Hologramm? Hat das Eindringen in das Gehirn doch funktioniert? Weil ich weiß, Blofeld ist tot. Ja, er war anscheinend nicht tot, weil durch Magic of Cinema hat sich eine magische Schutzschild um ihn gebildet und er hat überlebt. Das ist der klassische Bond-Bösewicht. Dass er immer überlebt. Ja, also das ist wie Bond quasi. Also er ist in dem Moment einfach der Übermensch. Und das wird ja auch nicht versucht, irgendwie durch Logik zu vermitteln, warum das jetzt so ist, sondern das ist so. Und das nimmst du auch hin. Ja, aber dann ist es doch das totale Hamsterrad. Also dann, ja, natürlich. Wenn weder Bond noch Blofeld irgendwie in irgendeiner Weise in Gefahr sind, dann ist mir das doch total egal, wie das ausgeht in dem Moment. Ja, klar. Also das ist doch Ich fand eigentlich, dass das Schlimmste an dem Blofeld-Charakter, dass sie ihn wirklich noch mit Gewalt auf den Story-Arc von Daniel Craig, also von den Craig-Bonds, draufgebügelt haben. Also das, was von Casino Royale über Quantum of Solace bis hin zu Skyfall passiert, ist ja lose miteinander verbunden. Und in Spectre will dir Blofeld auf einmal erzählen, ich bin der, der hinter allem gesteckt hat. Alles hängt zusammen, was dir in den letzten 3 Filmen passiert ist. Der Tod von X, Y, Z, von all deinen Frauen. Ich war alles. Und das wird gesagt, dass das so ist, aber es wird dir nicht erklärt, wie er es geschafft hat. Und überhaupt, und dann stehst du da, okay, hä? Was soll das jetzt? Ja, also das ist so mit Gewalt einfach, guck mal, was wir uns Gedanken gemacht haben, wie alles bei uns zusammenhängt. Aber du merkst, dass es nicht stimmt. Die behaupten das einfach. Da hat sich niemand Gedanken gemacht, ob das funktionieren würde und was die Theorie dahinter ist, sondern die haben das einfach in 2 Sätzen dahingeschrieben. Blofeld war alles, Punkt. Und das ist respektlos. Also, die verkaufen doch den Zuschauer, also, ja, wirst du für dumm verkauft. Die ganze Motivation von Blofeld hat sich für mich auch nicht erschlossen. Das war ja so eine Story, die er dann erzählt hat, dass er dann Bond auf dem Stuhl hatte, von wegen, ja, hier irgendwie Kuckucksnest und so und hier und da. Das war für mich keine Motivation, die stark genug war, das alles hervorzurufen. Das kann jetzt auch einfach daran liegen, dass ich den Charakter vorher nicht kannte. Für mich war das, also es mag ja Leute geben, als ihm bewusst wurde, dass es Blofeld war, dass da total das Gehirn explodiert ist. Das ist mir ist natürlich komplett entgangen. Ja, aber für mich war es einfach nicht klar, also wo die Motivation vom Blofeld herkommt. Und dann noch diese ganze Nummer von wegen, ich nehme die alte MI6-Zentrale und mache da so eine Joker-Nummer draus. Und dann wird Bond auf einmal Batman, der sich entscheiden muss, willst du deine Olle retten oder willst du selber dich retten und hier und da? Nee. Also, das ist, ja, ich habe mich einfach ab einer gewissen Stelle gelangweilt und ich muss auch einfach sagen, mich hatte der Film ab der Stelle verloren, nach dieser Zugszene, wo er dann sein Bond-Girl doch noch gekriegt hat, weil das dann für mich so ein Bruch innerhalb des Charakters war. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Lea Seydoux. Also so heißt die Schauspielerin. Wie der Charakter heißt, keine Ahnung. So, aber da hat mich der Film schon verloren, weil er in sich so inkonsequent wirkte, dass ich konnte ihn nicht mehr ernst nehmen. Ja, okay, also Spectre, ich hatte mein erster Bond, war keine schöne Erfahrung. Tja. Was willst du machen? Aber ich gönne es natürlich jedem, der Spaß mit diesem Bond hatte. Und es wird noch unzählige weitere Bonds geben. Und bitte keine Hassmails. Ja, ach. Aber es sollte ja klar sein, dass Christoph Waltz im nächsten Bond eine übergeordnete Rolle spielen wird. Und wenn nicht, dann wäre es doppelt so schlimm, weil dann er wurde schon verschenkt, aber wenn er im Bond 25 keine Rolle spielt, dann wurde er einfach nur bespuckt und auf dem Boden liegen gelassen. Er ist unsterblich, natürlich spielt er eine Rolle. Der wird noch für die nächsten 10 Bonds eine Rolle spielen. Da bin ich absolut überzeugt, ich bin Profi, glaub mir. Okay. Okay. Wollen wir das Bond-Thema an dieser Stelle vielleicht beenden? Machen wir da lieber den Deckel drauf. Sonst verbreiten wir zu viel negative Energie. Dann will ich jetzt mal ganz geschickt überleiten. André, spielst du eigentlich iOS-Spiele? Thomas, das ist eine gute Frage, die ich dir sehr gerne beantworten möchte. Nö, tue ich nicht. Außer manchmal. Gut, dann nächstes Thema. Nein, es geht mir halt auch so. Ich habe quasi keine Spiele auf meinem iPhone installiert, aber es gibt ein Spiel, was dann ja doch unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und zwar das Spiel Lifeline. So sieht's nämlich aus. Wann kam das raus? Das war Anfang des Jahres oder so, glaube ich. Das ist gar nicht so lange her. Richtig, ja. Und Lifeline hat Folgendes gemacht. Und zwar ist es im Prinzip ein Spiel, was sich größtenteils über die Push-Notifications deines iPhones abspielt. Und zwar wirst du quasi reingeworfen mit einer Textmeldung, die du bekommst von einer Person, die auf einem fremden Planeten offenbar abgestürzt ist und jetzt versucht auf dem Funkweg nach Hilfe zu suchen. Und aus welchen Gründen auch immer bist du der Einzige, den er erreicht. Und dann, ja, lernt man halt so ein bisschen den Charakter kennen und wird halt immer mit Aussagen von ihm konfrontiert und du hast verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie du ihm antworten kannst. Und je nachdem, wie du ihm antwortest, verläuft halt die Story leicht anders. So würde ich das ganze Spiel jetzt umreißen in seiner Mechanik. Genau, also du hast immer so A-B-Antworten, also man tippt keinen Text extra ein, sondern man hat zwei Antwortmöglichkeiten, die dann die Geschichte quasi weitertreiben. Und mir ist auch gerade eingefallen, das Spiel kam raus, die erste Ausgabe kam mit der Apple Watch, weil es auch quasi als einer der ersten richtigen Spiele und als ein Adventure für die Apple Watch vermarktet wurde, weil es sich halt komplett in diesen, Push-Notifications abspielt und das eben auch ein Spiel ist, mit dem du auch auf der Apple Watch gut interagieren kannst. Ja, und als es rauskam, ich war sehr begeistert, du ja auch, weil das Konzept zwar einfach ist, aber vielversprechend umgesetzt war. Es hat also eine wirklich spannende Story erzählt, die dann in dem Rahmen auch funktioniert hat. Also ich glaube, sie hatten sogar eine Erklärung, warum man jetzt der Einzige ist, den er mit seinem Notsignal erreichen kann. Und es ist eben auch eine Geschichte, die von den eigenen Entscheidungen lebt. Also man klickt das nicht mehr weiter, sondern du sagst jetzt, geh nach in den Raum oder geh in den Raum und dann erlebt er die Geschichte weiter und du kannst halt auch deinen Charakter mit deinen Anweisungen quasi draufgehen lassen. Ja? Also und dann fängt das Spiel wieder von vorne an. Oder man kann sich dann nicht entscheiden, ab so einer bestimmten Zweigstelle nochmal weiterzumachen. Ne? Man muss dann ganz von Beginn an wieder loslegen. Genau, es war von ganz von Beginn an. Und das hat es natürlich dann irgendwie auch spannend gemacht, weil das ganze Spiel streckte sich dann auch über mehrere Tage und es hat auch so mit Echtzeitelementen gespielt. Also wenn er sich irgendwie schlafen gelegt hat, dann ging das Spiel und die Kommunikation auch erst in ein paar Stunden weiter, was es irgendwie relativ immersiv gemacht hat, weil du irgendwie auch reingezogen wurdest und irgendwie so ein bisschen dir vorgegaukelt wurde, dass dann eine tatsächliche Kommunikation stattfindet. Genau. Und dann hat es eben auch noch ein paar ganz interessante Elemente drin oder das ist eigentlich das, was irgendwie auch so ein bisschen schade war an dem Spiel. Es hat tolle Ideen gezeigt, die es aber nur so angerissen hat. Also ich erinnere mich, das, was mich in dieses Spiel reingezogen hat, war eine Stelle, bei der der Charakter übernachten musste und die Wahl hatte, ob er entweder in der Kälte schläft oder sich in der Nähe der Triebwerke schlafen legt, die noch Restwärme haben. Aber da diese Triebwerke ja auf Nuklearzeug basieren, war die Frage, überlebt er das mit der Strahlung? Und dann wurde dir gesagt, so und so viel Strahlung wird über die Nacht wäre dem ausgesetzt und so lange würde er da schlafen. Und dann war es an dir, dem Spieler, jetzt nachzugucken, zum Beispiel bei Wikipedia, ob er das überleben würde. Und das ist ja das Spannende daran. Also dieser Schritt in die reale Welt sozusagen. Also es geht da um keinen fiktiven Stoff, der irgendwie radioaktiv vor sich hinstrahlt, sondern einen real existierenden, wo man nachlesen kann, wie hoch die Dosis sein darf, dass du irgendwie nicht beeinträchtigt wirst davon. Und das muss man tatsächlich erstmal schalten selber. Also ich bin nicht direkt in derselben Sekunde auch auf die Idee gekommen, ach, naja, klar, schaue ich in die Wikipedia, sondern ich musste da kurz drüber nachdenken, dass das Spiel ins nächste Medium gewechselt hat, sozusagen. Und aber das war grandios, ja. Genau, also das war ein Spielelement, was mich dann erstmal total abgeholt hat. Ich fand das total klasse und habe mich dann halt gefragt, was machen sie dann im Laufe des Spiels noch damit? Also, wie bauen sie das weiter aus? Werden da noch schwerere Rätsel eingeführt und das hat mich dann total abgeholt und dann war die Story irgendwie noch gut gemacht und dann habe ich es weitergespielt und ich habe den ersten Teil auch durchgespielt. Allerdings muss man dazu sagen, was sehr schade ist, sie haben dieses Element tatsächlich nur ein einziges Mal eingesetzt und zwar in der Situation, wo wir das gerade beschrieben haben. Genau. Und danach haben sie es komplett fallen gelassen, genau. Und dann wurde das Spiel gegen Ende einfach nur so ein Weiterklicken. Also die Story wurde erzählt und je näher man dem Finale kam, desto mehr wurde dem Spieler auch die Entscheidungsgewalt aus der Hand genommen und man hat eigentlich nur noch mitgelesen, was denn da gerade passiert ist. Und dann wurde das Spiel so ein bisschen wie eine Geschichte, die dich immer wieder aufgefordert hat, einen Button zu klicken, damit es denn weitergeht. Also nach Motto und Totmann-Schalter, damit du auch wirklich damit die Story weiterläuft. Ja, es hat mich so ein bisschen erinnert an die Mechanik von den The Walking Dead-Titeln, von den Telltale-Spielen, die dir in gewissen Punkten natürlich auch nur Entscheidungsgewalt vorgaukelt und man im Prinzip nur Antwortmöglichkeiten auswählt, um die Story, also die dann im Endeffekt doch keinen Einfluss auf die Story haben, sondern das nur der Trigger ist, dass die nächste Erzählung weitergeführt wird. Und so war das auch ein bisschen bei Lifeline am Ende. Dass sie aus den schönen Spielmechaniken, die sie eingesetzt haben zu Beginn, am Ende überhaupt nichts mehr gemacht haben. Gut, man muss dazu sagen, es gibt ja so gewisse Weichen, die wir wahrscheinlich in unserem Durchspielen gar nicht, wo wir gar nicht abgebogen sind an den Stellen und es durchaus sein kann, dass die Mechanik da nochmal zurückkehrt, was ich allerdings selber als unwahrscheinlich einstufen würde, weil warum sollte man diese Mechanik nochmal einsetzen in der Sackgasse des Spiels? Das Ding war aber, ich war trotzdem sehr begeistert von dem Spiel, auch wenn diese Enttäuschung ein bisschen mitschwang, weil ich es trotzdem sehr schön umgesetzt fand. Es war eine spannende Geschichte, von der ich auch wirklich wissen wollte, wie geht sie aus. Und weil ich das so als einen ersten Versuch gesehen habe. Also ein erster Versuch mit dem Konzept, ein bisschen mit den Möglichkeiten spielen. Und wirklich interessant wurde dann für mich der Nachfolger, von dem ich mir dann erhofft hatte, dass die Entwickler sich angeguckt haben, was waren die Stärken unseres Spiels, was waren die Schwächen und dann dahingehend ein bisschen an die Schrauben gestellt haben. Das war zumindest meine Hoffnung. Und jetzt kam Lifeline 2 raus. Ja, und ich habe es ungefähr 10 Minuten gespielt und dann habe ich es weggelegt. Und genau so ging es mir auch. Also eine unfassbar herbe Enttäuschung. Ja, also ich muss auch, als ich das gesehen habe im Store, ich habe sofort gekauft. Ich auch, blind. Ich habe es blind gekauft und auch die Reviews im App Store, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, in dem ich geguckt habe, waren sehr gut. Die Leute waren wieder absolut begeistert von diesem Spiel. Diesmal mit ein bisschen anderem Setting, und zwar in einer Magier-Setting. Man verfolgt eine junge Zaubererin, die, ich weiß gar nicht, was sie, und man ist irgendwie mit ihr in Kontakt über die Totenwelt. Man ist selber an der Stelle eines Geistes und sie versucht eigentlich mit ihrem Bruder Kontakt aufzunehmen und hat dann dich als Spieler quasi an der Strippe. Ja, aber es ist einfach wirklich schade, was sie aus dem Konzept gemacht haben, weil das noch eine viel größere Weiterklick-Orgie war als der erste Teil. Hatte ich jedenfalls den Eindruck. Ja, genau. Ich auch. Also man wurde nicht mit einer schönen Mechanik, Spielmechanik konfrontiert, sondern es ist einfach nur Dialog weiter, Dialog weiter, Dialog, nicht mal wirklich Dialog weiter, eher Monolog weiterklicken. Und ja, man war so teilnahmslos irgendwie dabei. Die Story fand ich nicht sonderlich originell, jedenfalls so wie sie eingeführt wurde. Das kam mir alles so belanglos vor und so, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen, wie kriegen wir das hin? Ich finde, der Ton hat nicht wirklich in das Szenario gepasst. Das war mir alles ein bisschen zu snappy, zu modern, zu jugendlich fast schon. Das verbinde ich jedenfalls nicht mit so einem Fantasy-Szenario. Und es kam mir eher vor wie so eine Schulhofunterhaltung. Und das hat mich total abgeturnt. Ja, ich habe auch gerade hier nochmal den App Store aufgemacht. Die User sind anscheinend weiterhin relativ begeistert. Das ist immer noch bei 4 Sternen, bei 53 Reviews. Da haben sie anscheinend vor kurzem ein Update rausgebracht, weil letztes Mal, als ich geguckt habe, waren es über 200 Reviews oder so. Ja, aber ich find's einfach schade, dass das so, ja, es tritt ja nicht auf der Stelle, es ist eigentlich ein Schritt zurückgegangen noch. Und ich kann das so gar nicht nachvollziehen, warum man diese tolle Mechanik, also das war für mich so ein totaler Eye-Opener, also als ich dann angefangen habe, irgendwie mir die Lösung zu ergoogeln, hab ich gedacht, fantastisch, also bitte mehr davon, wo man auch selber mal recherchieren muss, wo man sich selber mal Gedanken machen muss. Ja, und das haben sie völlig fallen gelassen. Sehr schade. Ja, ich verstehe das leider auch nicht so recht. Von daher muss man leider sagen, Lifeline 2, wenn man das Konzept mal ausprobieren möchte, den ersten Teil würde ich eher empfehlen. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich nicht den zweiten Teil bis zum Ende gespielt. Das wäre jetzt aber auch zu viel erwartet, glaube ich. Ja, es ist halt einfach, wenn dich das Spiel nicht packt, warum dann auch noch weiter quälen? Haben wir noch ein schönes Thema heute an? Ein schönes Thema? Ja. Ich weiß nicht so recht. Ist heute sehr grumpy bis jetzt, ne? Boah, schlimm, ne? Alles scheiße. Ja, hast du was Schönes erlebt in letzter Zeit? Nee. Ich auch nicht. Ja, Fallout 4, ne? Also, da erlebe ich jede Menge. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Thema für einen anderen Podcast. Ich befürchte auch. Oder du kannst ja einfach drauf losreden und mir eine SMS schicken, wenn du fertig bist. Ich mache einfach meinen eigenen Podcast auf mit Nuka-Cola und Nutten. Aber weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Ne? Zum Thema, was haben wir denn Schönes erlebt? Ich glaube, ich weiß ja was wir beide Schönes erlebt haben. Und zwar, wir haben uns den Zoolander 2 Trailer angeguckt. Und in diesem Zuge haben wir uns beide unabhängig voneinander nochmal den ersten Zoolander angeguckt. So schön. Oh, das hat sich so gelohnt. Schön. Ich habe mich wirklich gefreut, wie gut dieser Film gealtert ist. Es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht wieder. Ja. Ich habe aber danach mal geschaut, was der so Bewertungen einfährt im Internet, unter anderem in der schönen IMDb. Und da liegt Zoolander, der erste Teil, bei 6,6. Schweinerei. Unfassbar niedrig. Auf Moviepilot liegt er bei 5,9 oder sowas. Und ich habe mich gefragt, hä? Weil er ist einfach, trifft so viel so genau auf den Punkt, was heute wieder aktuell ist. Also ich frage mich einfach, er ist wahrscheinlich älter geworden, in eine Phase gekommen, wo er nicht mehr so relevant war, in der danach viele Bewertungen eingingen. Und jetzt hat sich die Welt wieder in so eine Richtung geändert, wo Zoolander wieder plötzlich relevant ist. Ja, es geht ja auch der Hype wieder los und die Leute merken, es ist cool, sich auf Zoolander 2 zu freuen. Und dann finden sie natürlich den Vorgänger auch cool, weil sie den schon immer cool fanden. Ja, genau, schon immer cool. Ach, das ist einfach so, das ist wirklich eine gute Satire. Und als Gegenbeispiel, auch wenn ich mir vielleicht damit... aber ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber diskutieren, dass der scheiße ist. Aber was? Aber ich musste an Iron Sky denken. Dieser Film ist eine unfassbar große Grütze. Kann ich nur mal ganz kurz, ich habe Iron Sky nicht gesehen, aber das sind Nazis auf der Rückseite des Mondes. Genau. Okay. Die Trailer waren brillant. Der Film ist ungefähr eine Stunde 20 zu lang. Und er geht eine Stunde 30. Als Kurzfilm hätte dieser Gag funktioniert. Perfekt. Hat er ja auch, wie man in den Trailern gesehen hat. Aber das über so eine Strecke zu ziehen, funktioniert nicht oder hat nicht funktioniert. Der Witz ist nach einer Viertelstunde ausgelutscht. Und es kommt nichts Neues mehr, denn den fällt nichts Neues mehr ein. Es ist immer wieder noch, der Nazi in der Echtzeit, Hitler. Genau. Und Zoolander schafft's halt, anderthalb Stunden lang im Thema zu bleiben und trotzdem nicht langweilig zu werden und das Thema auszulutschen. Ich fand das, als ich mir den angeguckt habe, ich musste ja eine Szene nochmal zurückspulen, als sie dann da sitzen und Tee trinken und die Journalistin erzählt dann, als Kind hätte sie Bulimie gehabt. Und dann der Gegenschuss, du kannst Gedanken lesen, Gegenschuss auf sie, Gegenschuss wieder zurück und die beiden starren so komplett perplex und da hat's mir immer verloren. Ey, das war ah, es ist so herrlich. Das ist auch immer wieder, wenn man alleine vor dem Fernseher sitzt und über einen Film lachen kann, dann ist er wirklich lustig. Genau, wenn man laut lacht. Ja. Das passiert auch relativ selten. Also die Beispiele, die das bei mir geschafft haben, die kann ich an einer Hand abzählen in den letzten Jahren. Also das Letzte, an was ich mich erinnern kann, ist What We Do in the Shadows und How I Met Your Mother, die erste Staffel, als die zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Das war damals, als es ProSieben noch nicht zu Tode wiederholt hat, eine unfassbar frische Comedy. Und das war schön. Ja, und IT Crowd, muss ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Aber ich möchte jetzt, wir driften schon wieder in so eine grumpy Mood ab, die darauf abzielt zu sagen, dass früher war alles besser. Scheiße sind. Ja. Gott. Wie kommen wir da nur wieder raus? Guck mal, jetzt sind wir schon bei ungefähr 54 Minuten. Jetzt überlege ich noch was, um die Leute jetzt ein bisschen positiver Stimmung rauszuschicken. In 3, 2, 1, Star Wars. Wir haben Karten fürs Premiere-Wochenende. Ah, das wird so schön. Das wird so schön. Ich werde dem auch nicht über. Also ich habe ja gedacht, irgendwann dieser ganze Star Wars Content überall, wo du damit zugeschmissen wirst, irgendwann habe ich die Nase voll. Aber es passiert einfach nicht. Bisher ist es noch nicht passiert. Bei mir geht's, aber ich klicke auf kaum mehr einen Star Wars Post in letzter Zeit, weil gefühlt alle 2 Tage J.J. Abrams hat was über die Farbe der Kaffeetasse im Trailer XY gesagt. Erfahre die Story dahinter. Dass du halt immer solche kleinen Snippets hingeworfen bekommst und ich habe überhaupt keine Energie mehr, das alles anzulesen. Das lasse ich alles hinten runterfallen und warte eigentlich nur noch auf den Film. Ja. Entschuldigung, ich bin grumpy geworden. Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist irgendwie so. André, kannst du dich immer auf den scheiß Film freuen? Nein, also mich nervt das nicht, ja. Aber ich habe keine Lust mehr, mir diese Schnipsel irgendwie zusammenzusuchen. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, Teaser, Trailer, Bilder, haben mir alle gefallen. Ich glaube, das wird großes Kino. Ich habe Bock drauf. Und jetzt ist es noch ein bisschen weniger als einen Monat. Und dann gibt es den großen Star Wars Spoiler-Cast. Ja, das ist. Den nehmen wir nämlich direkt. Wir gehen am 19. auf die Premiere. Ja, Premiere nicht, aber wir gehen auf im Premierenwochenende am 19. Wir haben keine rote Teppichkarten? Ah, tut mir leid. Scheiße. Nee. Die Karten waren teuer, aber noch nicht teuer genug. und dann gibt es am 20. Dezember direkt den Spoiler-Cast, weil wir es können. Das ist neu. Aber okay, ich spiele mit. Naja, ich würde ja, wir können jetzt mal direkt im Podcast planen, wie wir das alles aufbauen. Du kommst ja eh nach Berlin zum Film. Genau. Und dann können wir direkt gegenüber sitzen und eine Folge aufnehmen. Klingt das nicht wunderschön? Das klingt wunderschön. Und schöner wird's, glaube ich, nicht mehr. Weil sonst werden wir wieder grumpy. Also reibt euch bitte mit dem Gedanken ein. Genau. Freut euch schon auf One-on-One live, wenn sich Thomas und André gegenüber sitzen. Ja. Ich glaube, da können wir direkt den Schnitt machen. Würde ich sagen. Das war echt ein bisschen grumpy, Alter.